Wer da glauben sollte, dass ein Kobold immer nur etwas anstellt und dass er gar nie brav sein kann, der hat sich gründlich geirrt. Der Pumuckl kann zwischendurch sogar sehr lieb sein, wenn auch auf seine Art. Der Schreinermeister Eder ist eines Tages mit Kopfweh und Kratzen im Hals aufgewacht, und als er aufstehen wollte, wurde es ihm so schwindelig, dass er sich gleich wieder freiwillig ins Bett gelegt hat. Er telefonierte dem Arzt, und der verordnete ihm Pillen und einen Halswickel und vor allem strenge Bettruhe. Mund weiter auf, Herr Eder. Ja, so ist gut. Ah, oh, Herr Eder, was Sie da haben, das ist eine ausgewachsene Angina. Um Gottes Willen. Ihre Mandeln schauen sehr böse aus. Ja. Da gibt's nichts anderes als strenge Bettruhe. Herr Eder, ganz strenge Bettruhe. Wenn Sie schon, im Bett bleiben, dauert's nicht lange. Aber wenn Sie aufstehen, Herr Eder, dann kann das aufs Herz gehen oder auf die Nieren. Da gibt's die unangenehmsten Komplikationen. Ich warne Sie ernsthaft von Aufstehen. Ja, schon, aber ich muss mir doch was zum Essen holen. Und ich habe ja niemanden, ich kann doch nicht einfach so im Bett bleiben. Ja, aber Sie haben doch eine Zugefrau oder sowas, oder? Zuge? Ja, schon, aber... Die müssen Sie halt verständigen. So. Für ein paar Tage nach dem Nötigsten soll sie schauen. Das wird sie doch machen, nicht? Schauen wir mal. Passen Sie auf, jetzt schreibe ich Ihnen was auf. Ja, bitte. Zum Gurgeln. Ja, da gurgeln Sie dann immer damit. Ja, das ist gut. Das kann die Frau dann in der Apotheke holen. Ja. Und dann schreibe ich noch was auf, was Sie dann alle 2 Stunden einnehmen. Und dann soll sie Ihnen einen Halswickel machen. Einen Halswickel? Ja, einen Halswickel. Das passte dem Meister Eder überhaupt nicht und er verwünschte die Krankheit heftig. Aber das nützt bekanntlich nichts. Der Pumuckl versuchte, den Meister Eder zu trösten. Aber weißt du, ich mache dir überhaupt keine Arbeit. Ich tue Arbeit, jawohl. Wenn dir, also sagen wir mal so, also wenn dir heiß ist, dann ziehe ich dir die Bettdecke weg. Und wenn dir kalt ist, dann ziehe ich dir die Bettdecke bis über den Hals. Bis über den Halswickel. Also, wie du aussiehst mit dem Wickel. Weißt du, wie ein eingewickelter Blumenstrauß. Dein Kopf ist die Blume. Jawohl, aber mach dir nichts draus. Eingewickelte Blumensträuße sind sehr hübsch. Oh, mein Pumuckl. Und wenn dir langweilig ist im Bett, und im Bett ist es ja immer langweilig, also wenn man nicht gerade schläft, dann unterhalte ich dich. Ich sing dir jetzt ein Lied vor, ja? Also, aber du musst zuhören und nicht immer zwischendurch husten. Also, jetzt sing ich dir vor. Wackelwickel um den Hals, macht nicht stöhnen, macht gesund dich jedenfalls. Dann springst du heraus alsbald aus dem Bett mit neuem Hals. Also ich meine natürlich mit gesundem Hals, aber das singt sich nicht so gut. Weißt du, mit gesundem Hals kann man gar nicht singen. Und ich muss ja gut singen, sonst wirst du ja noch kränkerer. Ja. Und das will ich ja nicht. Verstehst du das? Ja, sehr gut, Pumuckl. Aber das ist alles ganz lieb gemeint. Ja. Aber wir verhungern dabei. Ausgerechnet heute habe ich kein Brot mehr im Haus. Oh, das macht nichts. Ich werde ja auch von der Wurst satt. Und abgespült ist nichts. Und überhaupt schaut's überall aus. Ich werde der Frau Rettinger telefonieren, die wird uns schon helfen. Ja, ich helfe uns aber doch auch. Soll ich mal abspülen? Ich gieße viel Wasser über alles, was ich finde. Und dann haben wir Überschwemmung. Na, bitteschön, lieber. Nein, ich mache keine Überschwemmung, sondern ich mache ja viel, viel eher eine Unterschwemmung. Ja, schau, Pumuckl, und kochen kannst du ja auch nicht. Und kochen. Ich brauche ja was Warmes zwischendurch. Und wenn es bloß ein Tee ist. Kochen? Ja, nein, kochen kann ich. Also ich kann höchstens vor Wut kochen, aber davon wird ja ein Tee auch nicht warm. Nein. Aber ich könnte es ja vielleicht mal probieren. Ja, Pumuckl, ich rufe die Frau Rettinger an. Ja. Und wenn du mein lieber kleiner Pumuckl sein willst, nachher versprichst du mir, dass du ganz mucksmäuselstill bist, wenn die Frau Rettinger da ist. Ja, das ist damit ich da keine Scherereien habe, gell? Weil am allerkränksten werde ich, wenn ich mich aufregen muss. Dann steigt's Fieber nämlich gleich wieder, weißt du? Wohin? Was, wohin? Wohin das Fieber gleich wieder steigt. Ja, in meinen Kopf. Und was tut es dort? Ja, so rumoren, dass ich mein, es zreisten. Das darf das Fieber aber nicht tun. Du tu ganz schnell den Wickel fest um den Kopf binden, ganz schnell, damit der Wickel den Kopf zusammenhält. Oder zerreißt das Fieber auch den Hals? Ja, den auch. Aber nur, wenn ich mich wegen dir aufrege. Nein, nicht aufregen. Der Pumuckl hält sich mucksmäuschenstill. Ja. Die Frau Rettinger kann kommen, die findet überhaupt keinen Kobold, außer einen ganz lieben, frommen. Ja. Dann kann sie kommen. Ui, das reimt sich auch noch. Naja, dann muss es ja stimmen. Das sagst du doch auch, oder? Ja. Der gute Meister Eder war in einem Zustand, wo er zu allem Ja und Amen gesagt hätte. Er schleppte sich zum Telefon und rief die Frau Rettinger an. Und die Zugefrau versprach auch gleich zu kommen. Sie ist nämlich sehr hilfsbereit. Sie hat nur einen einzigen Fehler, aber den werdet ihr gleich merken. Sie ist also zur Tür hereingekommen und hat gleich losgeredet. Also, das ist mir halt direkt vorgegangen, dass ich zu Ihnen muss. Ja, ich habe nämlich heute Nacht von Fisch geträumt. So. Und wenn ich von Fisch träume, dann passiert euch was. So. Namentlich, wenn man von Fisch im sauberen Wasser träumt. Mein Gott, ich habe ja schon Angst gehabt, dass meinem Mann irgendwas passiert. Ja. Aber jetzt sind Sie's. Ja, sowas. Und jetzt kriegen Sie ja Angina. Sie, da darf man vielleicht nicht spaßen damit. Ja, ich weiß schon. Namentlich nicht, wenn der Mond im zweiten Drittel steht wie heute. Mhm. Was sind denn Sie für ein Planet? Ich? Ja, ich glaube, ich bin ein Wassermann. Was? Ein Wassermann? Mhm. Ja, na, wundert mich gar nichts. Was denn jetzt? Ein Vetter von mir ist auch ein Wassermann. Mhm. Der hat's auch immer mit dem Hals zu tun. Ja, das ist aber das erste Mal, dass ich was mit dem Hals zu tun habe. Ja, das ist reiner Zufall. Wahrscheinlich haben Sie schon dauernd was, aber haben Sie bloß nicht gemerkt. Also ein Wassermann ohne was im Haus, das gibt's ja gar nicht. Da ging es doch zu. Doch, auf die Sterne kann man gehen. Schauen Sie, in meinem Wochenhoroskop ist gestanden, dass ich in der Woche günstige Gelegenheiten wahrnehmen soll. Ja. Und was sage ich? Ich komme in die Waschküche und wo ich mich für die nächste Woche eintragen lassen, da ist die Waschküche gerade an dem Tag frei, weil die Frau Müller hat wegfahren müssen. Da bin ich natürlich klein. Nein, so eine günstige Gelegenheit, gell? Ja, schon, aber das Stern einen Einfluss auf die Waschküche haben Sie. Also, ich glaube nicht, Frau Rettinger. Sie brauchen es ja nicht glauben, wenn Sie nicht wollen. Ja. Aber ich gebe Acht auf solche Sachen. Ich mag nicht, wenn mir Katzen über den Weg laufen. Ja. Und ich freue mich, wenn mir der Kaminkehrer begegnet. Ja, da kann ich nichts machen, da bin ich so. Na, jeder auf seine Art, gell. Also, ich für meinen Teil glaube viel eher, dass ich mich erkältet habe, weil ich so geschwitzt habe und dann hinzugekommen bin. Na, Sie werden schon auch noch dahinter kommen, dass es viele geheimnisvolle Sachen gibt. Ja. Aber sagen Sie, Herr Eder, was muss ich Ihnen denn in der Apotheke holen? Ja, da schaust du. Da hat mir der Doktor was aufgeschrieben, wenn es so gut wäre und schnell lieber überlaufen würden. Freilich. Was ist denn? Jetzt wäre ich beinahe hingefallen. Da über den Teppich muss ich gestolpert sein. Es tut mir leid. Mein Gott, da muss ich ja gleich nochmal umkehren. Und nochmal drüber gehen, sonst bedeutet Stolpern ein Unglück. Nein. Wenn wir dann nicht bald einen Teppichnagel reinmachen, dann bedeutet das viel eher ein Unglück. Oh mei, die Mannsbrüder haben schon gar keinen Sinn für übersinnliche Sachen. Also, Milch muss ich auch noch holen, gell? Ja. Und ein Brot? Ja. Und ein Fleischsüpperl mache ich Ihnen. Das ist allweg gut. Ja, aber mach es nicht zu viel. Ich habe überhaupt keinen Appetit. Nein, lassen Sie mich machen. Ich bring Sie schon wieder auf die Höhe, Herr Eder. Das wäre ja klar. Ja. Da zittern einem ja die Ohren und die Finger, weil man sie zwicken und picken müsste. Also, wenn ich nicht so brav wäre, dann wäre, was da alles passiert wäre. Ich mag nicht, wenn mir Katzen über den Weg und Fische in den Traum laufen. Da kann man nichts machen, nichts. Also sowas Dummes kann nicht mal einer Katze einfallen, wenn sie über einen Weg läuft. Die Frau Rettinger gehört halt zu den abergläubischen Leuten, aber sonst ist eine gute Haut, ja. Und wenn einmal der Aberglauben am Wickel hat, der kommt nicht mehr aus. Dann mach aber schnell deinen Wickel wieder weg, sonst kriegst du zum Halsweh auch noch einen Aberglauben. Na, Pumuckl, die Krankheit krieg ich nicht. Ist Aberglauben, ist das eine Krankheit? Ja. Dann muss ja die Frau Rettinger auch ins Bett. Na. Weißt du was, wir legen sie hier auf die Couch und dann heilen wir sie auch gleich wieder gesund. Nein, dadurch heilt man das nicht. Wodurch denn dann? Nein. Am besten dadurch, dass man einem Menschen beweist, dass eine Katze nichts mit dem Unglück zu tun hat. Und, ja, und ein Hufeisen oder ein Kleeblatt oder was sonst noch gibt, nichts mit Glück. Ja, das ist doch ganz einfach, ganz schrecklich einfach. Also ich lege hier, also zum Beispiel hier lege ich ein Hufeisen hin, ja, und dann werfe ich alles, was sie in die Hand nehmen will, hinunter. Und dann hat das Hufeisen kein Glück gebracht. Ja, um Himmels Willen ja nicht. So eine Bescherung ging mir gerade noch ab. Beim Aberglauben dreht sich doch nicht um ein Hufeisen, sondern um tausend Sachen. Ja, das weiß ich ja. Also, wenn man zum Beispiel stolpert und nicht nochmal drüber geht, dann gibt's Unglück. Und wenn der Mond im zweiten Drittel steht, ja, und der Wassermann Halsweh hat, ja, und der Pumuckl, Fisch... Pumuckl, bitteschön, red nicht zu viel. Schau mir brummt der Kopf. Ja, aber der so. Fisch, der... Also die Frau Rettiger darf reden. Ja, die darf reden. Aber ich, dabei rede ich lange keinen solchen Unsinn. Na, das ist nicht, aber ich werde sie heilen. Und gar nicht viel reden werde ich dabei. Und sie wird auch aufhören zu reden. Ich habe nämlich eine sehr gute Idee. Jawohl. Pumuckl, ja, magst mit deiner Idee nicht ein bisschen warten, bis ich wieder gesund bin? Nein, denn wenn du gesund bist, dann ist doch die Frau Rettinger nicht mehr da. Also, ich werde vorher die Frau Rettinger rettingen. Die Frau Rettinger werde ich vor dem Aberglauben retten. Oh. Und dich rette ich vor der Frau Rettinger. So. Und dann sind wir alle sind wir dann gesund. Pumuckl, sag mir wenigstens, was du vorhast. Was ich vorhabe? Ja. Was ich vorhabe? Ja, also ich bin der Aber-Aber-Pumuckl. Aber-Pumuckl. Ja, nicht Aber-Pumuckl, sondern Aber-Pumuckl. Ui, wuhu. Mei, was der jetzt wieder ausheckt. Ich glaube, der rennt in die Werkstatt runter. Aber von mir aus, wenn man einen Kobold hat, wird einem wenigstens das Kranksein nicht langweilig. Der Kuckuck soll den Hals holen. Die Wassermänner werden aber im Hals was haben. So einen Schmarrn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der Pumuckl ist in die Werkstatt gesaust. Er hat sich nämlich an eine Krimskramschachtel erinnert, in der der Meister Eder alte Eisenstücke, Türschlösser und Sperrriegel aufbewahrt. Wenn er sich nicht sehr täuschte, war da auch ein Hufeisen dabei gewesen. Es war eine schwere Arbeit für den kleinen Kerl, in den Eisenstücken zu kramen. Aber er hatte sich nicht geirrt. Ja, da ist ja das Hufeisen. Ist aber ziemlich rostig. Rostiges Glück, hoffentlich schadet das nichts. Das lege ich jetzt in den Hof vor die Werkstatttür. Aber hoffentlich stolpert sie nicht drüber, sonst kommt alles durcheinander. Das Hufeisenglück mit dem Stolperunglück und dann weiß ich nicht mehr, was ich in Erfüllung gehen lassen muss. Also das heißt, ich meine, was ich nicht in Erfüllung gehen lassen muss. Ja, man hat es nicht leicht als Aberglauber. Man hat es sogar sehr, sehr schwer. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Pumuckl hat wirklich das Hufeisen für die Frau Rettinger vor die Werkstatttüre gelegt. Und dann hat er gelauert. Als die Frau Rettinger von ihren Einkäufen zurückgekommen ist, hat sie auch tatsächlich gleich das Hufeisen gesehen, es aufgehoben und ist damit freudestrahlend zum Meister Eder ans Bett. Also schauen Sie nur gerade, was ich vor Ihrer Tür gefunden habe. Hufeisen? Ja, wie kommt denn das? Ja, das muss jemand verloren haben. Vielleicht auf dem Weg zur Aschentonne, dass es jemand hat wegwerfen wollen. Zeigen Sie mir's bitte. Ja, ich würde sie Ihnen ja gern schenken, aber das darf man nicht. Glück darf man nicht verschenken, sonst dreht sich's ins Gegenteil. Nein, ich will es ja gar nicht haben, bloß... Ja, was schauen Sie denn jetzt so gespeißig? Weil ich nachdenke, wie das Hufeisen vor mein Tier kommt. Aber ich glaube, ich weiß es schon. So, haben Sie es verloren? Ja, dann wundert mich gar nichts mehr. Weder Ihr Häusweh noch sonst irgendein Pech. Wenn Sie auch Hufeisen verlieren. Geht's doch so. Ich bin doch kein Pferd. Nein, ich hab's nicht verloren. Bloß, jetzt sagen Sie mal ehrlich, Frau Rettinger, Glauben Sie, dass Ihnen das Hufeisen ein Glück bringt? Ja, da können Sie mir jetzt ruhig auslachen. Ich glaube an solche Sachen. Frau Rettinger, ich rate Ihnen in dem Fall, dass Sie nicht dran glauben sollten. Ja, aber warum denn nicht? Gefunden ist gefunden. Ja, aber... Na komm, da brauchen wir jetzt gar nicht streiten. So, Ihre Tabletten und das zum Gurgeln habe ich auch besorgt. Mhm, ja. Moment einmal. Moment, die habe ich doch da oben auf Taschenglück gehabt. Ja. Die müssen runtergerutscht sein. Ja, das kann schon sein. Müssen sie verschlupft haben. Ja. Warten Sie, lassen Sie mir mal gründlich meine Taschen durchsuchen. Ja. Ich darf doch da alles auf den Tisch stellen. Ja, ne? Ja, ja. Also, Milch, Brot, Fleisch. Mhm. Na, das Backel von der Apotheke ist nicht drin. Ja, aber jetzt sagen Sie doch selber. Ich weiß bestimmt, dass ich... Ach, ich werde es doch nicht rausgeschmissen haben, wie ich den Geldbeutel raus habe. Ja. Oder vielleicht ist rausgefallen, wie ich mich nach dem Hufeisen gebückt habe. Ja, ja. Na, sowas. Es ist das Glück von dem Hufeisen. Sind die Tabletten schon weg? Ich habe mir's doch gedacht. Na, Sie werden sehen, das finde ich wieder. Das liegt bestimmt vor Ihrer Tür. Sowas. Ja, ja. Pumuckl. Ja. So, ich brauche für die Tabletten. Ja, ich habe sie ja bloß ein bisschen aus der Tasche und unter dein Bett fallen lassen. Hier, da sind sie. Hufeisenglück für dich, Hufeisenpech für Frau Rettinger. Ja, habe ich mir's doch gedacht, dass das mein Hufeisen ist. Wirst du es nur gefunden hast. Pumuckl findet alles, ja. Weil Pumuckl Aberglaube spielen will. Aberglaube umgekehrt, das Glück, das wird durch Pech beschwert. Ja, aber schau, Pumuckl, die Frau Rettinger läuft jetzt rum und sucht und sucht und ist ganz verzweifelt. Ja, eben, das ist doch die Heilung vom Hufeisenglücksglauben. Pumuckl, sei still, sie kommt also wieder. Also nirgends habe ich das Backel gefunden. Ich bin ganz auseinander. Ich verstehe das nicht. Überall habe ich gesucht. Nirgends ist das Backel. Was? Ja, Sie haben sie ja in der Hand. Das sind doch die Tabletten. Ja, tatsächlich. Ganz in Gedanken habe ich es noch. Ja, aber wo haben denn Sie plötzlich die Tabletten her? Ja. Ja, da kann ich ja noch lang suchen. Ja, Die Tabletten sind unterm Bett gelegen, wie sie draußen waren, habe ich gesehen, weil ich zufällig unter das Bett geschaut habe, weil ich einen Kartoffel gesucht habe. Ja, Gott sei Dank, dass nur da sind. Ja. Aber sehen Sie, das ist das Hufeisen. Wir haben es wieder gefunden. Ja. Um Himmels Willen. Nein, die ganze Mille ist auf dem Boden. Ja, mein, ist das eine Bescherung. Ja, wie bin ich denn da hingekommen? Sie, Frau Rettinger, ich bitte Sie recht, schön. Geben Sie doch gleich zu, dass das Hufeisen kein Glück bringt, damit die Bescherungen da herin einmal aufhören. Ja, Sie sind ja auch abergläubisch, Herr Reder. Nein. Also, das Pech mit der Milch hat nichts mit dem Hufeisen zu tun. Ich bin heute hingekommen und hab's runtergestoßen. Freilich hat's was mit dem Hufeisen zu tun. Aber das bringt doch Glück. Nein, Unglück. Aber jetzt kommen Sie, regen Sie sich doch nicht auf. Ich putze ja gleich zusammen. Ich ersetze Ihnen ja die Mille. Nein. Ich hol nur schnell einen Putzlumpen. Pumuckl, bleibst nicht gleich da. Jetzt ist er auch noch in Kichnaus. Ach, jetzt geht's da draußen weiter. Ich glaube, ich nehme schleunigst meine Tabletten und ein Beruhigungstabletten und dazu. Herr Eder, wo ist denn der Putzlumpen? Der hängt doch über dem Putzkübel unterm Ausguss. Ja, das habe ich auch gemeint, aber da ist er nicht. Nicht? Mei, und die Mille läuft schon in ihr Bett vor Lach. Was nehme ich mit denen nur gleich zum Aufwischen? Ach Gott, nochmal, wo kann denn bloß der Putzlumpen sein? Ja, schau's halt unterm Herd oder unterm Schrank oder irgendwo drunter. Da kann er nur so wo runterzogen haben. Wer? Ja. Mein Kobold, wenn Sie es schon wissen wollen. So, aber so abergläubisch bin nicht einmal ich, dass ich an einen Kobold glaube. So. Aber warten Sie, such. Das kommt bestimmt alles wieder in Ordnung. Mhm. Ja, der Putzlumpen muss doch da sein. Ich hab doch nicht verschluckt. Ah, da ist er ja, unterm Schrank. Ich hab doch gewusst, dass ich ihn finden muss. Herrschaftszeiten, was ist denn jetzt wieder los? Pumuckl, hörst nicht sofort auf. Das ist ja zum Narrisch werden. Die Frau Rettinger glaubt schon, dass das Hufeisen kein Glück bringt. Was hast du gesagt? Was ist mit dem Hufeisen? Dass es kein Glück bringt, zum Kuckuck noch einmal. Was, ja, sagen's doch das nicht. Ich habe ja doch den Putzlumpen gefunden. Ja. Und was da so gescheppert hat, das waren bloß die Deckel, die runtergefallen sind. Ja, die müssen schlecht im Halter gewesen sein. Ja, da kannst du Hufeisen gar nicht. Sie sollen mit dem Hufeisen aufhören, sonst hört es nie auf. Ja, aber Sie fangen doch immer wieder damit an. Ich habe ja gar nichts gesagt. Und überhaupt lasse ich mich nicht so anschreien. Wenn Sie nicht krank wären, dann... Naja, ich weiß schon. Wenn ich nachts von Fisch träume, die Fische sind immer ein Zeichen, dass man in Streiten kommt. Jetzt sind es kurz Zeit, Sankwieser, die Fisch. Hör auf, Pumuckl, die Fisch sind an allem schuld und ans Hufeisen wird nicht mehr geglaubt. Die ganze Mir ist vergeblich. Mei, jetzt redet er im Fieber. Oh mein, entschuldigen Sie, dass ich so aufgegangen bin. Oh Gott, Sie fantasieren ja. Mal gleich hol ich noch einmal eine Milch. Regen Sie sich nicht auf. Es geht alles auf meine Rechnung. Bin gleich wieder da. Okay? Ja. Also weißt du, jetzt weiß ich nicht mehr, was unglücklich und glücklich und was alles durcheinander macht. Ich hab dir gleich gesagt, dass du nicht einmischen sollst. Eine solche Aufregung hast du jetzt da nicht gebracht. Das ist alles andere als gut für mich. Da werde ich nur eher kränker als gesünder. Oh, das will ich nicht. Nein, das will der Pumuckl nicht. Ich will, dass alle Krankheiten weg sind. So. Ja. Also weißt du, so wegblasen. Ja. Die Aberglaubens und die Halswehkrankheits. Ja, das hast aber genau verkehrt rum angefangen. Die Halswehkrankheits und die Aberglaubens. Die Frau Rettinger hat so ihre Fische und ein Hufeisen dazu und ich hab noch mehr Fieber, weil ich mich geärgert hab. Und war das denn für dich kein bisschen lustig? Nein. Also ein bisschen lustig war es für mich schon. So. Weißt du, wie plötzlich wie plötzlich der Putzlumpen weg war und die Deckel so schön geknallt haben. Und nein, also ich hab das gar nicht lustig gefunden. Oh, schade. Dann mache ich jetzt alles wieder gut. Ja. Ich mach jetzt nur noch Glück. Lauter Glück. Geht dann dein Halsweh weg? Ja, vielleicht, Pumuckl. Wie macht man eigentlich Glück? Unglück ist ja viel einfacher. Man braucht ja nur Sachen runterwerfen und Sachen verstecken. Aber ich kann es doch nicht wieder hinaufwerfen und Sachen, die gar nicht versteckt sind, wiederfinden. Also am besten ist, Pumuckl, du tust gar nichts. Dann bin ich für meinen Teil schon recht glücklich. Das ist ja zu langweilig. Und wenn mir langweilig ist, dann bin ich unglücklich. Und dann bekomme ich Halsweh. Komm. Bin ich schon, wenn ich dran denke, wird's mir im Hals ganz komisch. Ja, es bietet bloß nichts ein. Gell? Ganz, ganz komisch. So hohl und so leer fühlt sich mein Hals an. Ja, wirst halt einen Hunger haben. Da ist ein Stückchen Schokolade. Ich muss in meinen Nachtisch schon noch einen haben. Ja, ich hab's. Ein Schokoladenstück ist reines Glück. Ich esse ein Stück und ein Stück lege ich Frau Rettinger vor die Nase, sodass sie Schokolade findet. Dann hat sie A, etwas gefunden, ja. B, was Gutes gefunden und ist C, glücklich. Ja. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Das ist ein gutes Lied. Das ist von mir, jetzt habe ich eigenhändig mit meinem Kopf. Nein, das hat von den Kindern gehört. Das ist ein ganz altes Lied. Das ist ein altes Lied. Ja. Trotzdem sehr seltsam. Ein altes Lied. A, B, das gab's denn früher auch schon? Jetzt kommt's. So, Herr Eder, da bin ich wieder. Na, wie geht's Ihnen denn? Hä? Ja, danke schön. Schon besser, ja. Also, ein Tag ist halt ein Tag, sag ich Ihnen. Der Katz ist mir gerade über den Weg gelaufen. Nein. Alles passt zusammen. Mhm. Schauen Sie gerade meinen Schuh an. Ja. Mit dem Absatz bin ich hängen geblieben. Das ganze Leder ist weg. Also, ich will ja nicht wieder davon anfangen, aber... Heute habe ich so viel Pech, dass nicht einmal ein Hufeisen dagegen ankommt. Wir sehen, ab jetzt haben Sie Glück. Glück? Ach, nie. Wer hat denn da auf das weiße Tischtuch Schokolade hingelegt? Wo doch Schokolade Flecken gibt, die man überhaupt nicht mehr rausbringen. Wenn Sie Schokolade mögen, dürfen Sie gerne eine essen. Nein, danke schön. Da kriege ich bloß Sodbrennen drauf. Nein, ich lege Ihnen da aufs Nachtkästl, ja, gell? Ja, so, und jetzt koche ich Milch gleich, bevor ich es wieder runterwerfe. Ja. Schokoladeglück ist kein Glück für Frau Rettinger. Ja, schon gar nicht, wo jetzt noch eine Katze über den Weg gelaufen ist. Aber Katze macht doch kein Unglück zum Donnerkobolds Doria. Ja. Ich mache Glück. Was nur jetzt für eins? Sag mir doch mal bitte ein Glück, dass die Frau Rettinger auch merkt. Ja, also pass auf, du kannst auf die Milch aufpassen, dass es nicht überläuft. Ja, ja. Du stellst dich neben die Milch hin und schaust dir fest hinein. In die Milch? Ja, und wenn es hochkommt, weißt du, im Topf, dann drehst du ganz schnell den Knopf von der Gasflamme rüber, dass er so steht wie die anderen Knöpfe. Hast du das verstanden? Ja, ja, das habe ich verstanden. Der Kopf auf dem Knopf, wegen die anderen Knöpfe rüber. Ja. Ui, und wie ich das verstanden habe. Ich sause auf der Stelle in die Küche schnell. Ui, das reimt sich. Ich mache auf der Stelle Milch nicht Überlaufglück. Jawohl. Ja. So, jetzt haben wir wenigstens eine Zeit lang ein bisschen Ruhe. Zu zweit werden Sie jetzt in Gottes Namen auf die Milch aufpassen können. Herr Eder? Herr Eder, haben Sie meine Brosche gesehen? Nein, was denn für eine Brosche? Ja, die Brosche, die ich da vorne an der Blusen hab stecken gehabt. Naja, weißt du, dass leicht aufgeht, aber ich spür's aber gleich, gell? So. Jetzt ist plötzlich weg. Ich hab schon überall gesucht. Ja, also ich hab's nicht gesehen. Die Brosche, ich mein, Gott, na, sie ist nicht viel wert, aber gell, ich hab's von meiner Mutter geerbt und ich mag's recht gern. Ja. Naja, ich sehe schon, da herin liegt's auch nicht. Nein. Naja, jetzt schau ich halt noch mal im Treppenhaus. Mhm. Aber sag's selber, ist das nicht ein Pechtag? Na, ich sag schon nichts mehr von der Katz und so. Ja, also die Burschen, die findet sich schon noch. Ja, hoffen wir's, aber halt bin ich pessimistisch. Wie gut, dass ich einen Pumuckl zu der Milch geschickt hab. Die tät Frau Rettinger von lauter Burschen überlaufen lassen. Und nachher wieder vom Pech reden. Oh mei, oh mei, oh mei. Wenn die Leute nur einsehen täten, dass in ihrem Pech niemand anders schuld ist als ihre eigene Schusslichkeit. Oh, was bin ich für ein gescheiter Pumuckl. Ein Milchrette-Mupuckl, Pumuckl und ein Gasabdreh-Kobold. Du hast es abdreht. Ja, ja, ja. Das ist brav. Siehst, Pumuckl, das war jetzt einmal eine richtige Hilfe. Da danke ich dir auch recht. Da wird die Frau Rettinger aber Augen machen und gar nicht mehr an Katzen glauben und sowas, nicht wahr? Ja, hoffen wir's. Und hat auch die Milch richtig gekocht. Und wie sie hoch und noch höher gegangen ist. Also, die ist ja fast bis zum Rand hochgegangen. Aber so da war der Pumuckl schon da und hat abgedreht. Weißt du was? Ich werde ein Zugehkobold. Jawohl, bist du jetzt schon gesünderer? Ja, jetzt geht's mir schon besser. Ja, jetzt braucht die Frau Rettinger nur noch die Nicht-Überkochmilch sehen. Und dann wird... Wo ist die eigentlich? Oh mein, die sucht jetzt hier Broschen. Hast du die? Nein, die habe ich nicht versteckt. Ich habe immer und immer auf die Milch geschaut und gar nicht auf die Brosche. So. Großes Koboldsklabauter Ehrenwort. Mhm. Ich habe... Halt! Ich weiß, wo die Brosche ist. Ich habe sie liegen sehen. Frau Rettinger hat sie selbst runtergetan und sie auf den Kühlschrank gelegt. So, und sie sucht's jetzt im Treppenhaus. Ach, weißt du was, jetzt mag ich zum großen Milchglück auch noch ein großes Broschenglück. Ja. Ich hole die Brosche und lege sie ihr direkt vor die Nase, wenn sie hereinkommt, ja? Ja, das macht's, Pumuckl, ja. Na, also so ein Pech, die Brosche ist weg. Jetzt habe ich überall geschaut, weg ist. Ach, könnte mir alle Haare ausreißen. Ach, am besten wäre an so einem Tag, wenn man sich einfach ins Bett legen tät und sich nicht rühren. Da könnte einem überhaupt nichts... Da ist ja die Broschen. Gell? Es scheint doch nicht zu stimmen mit ihrem Pechtag. Ja, sowas, aber ich hab doch da herin schon überall auf den Boden geschaut und jetzt liegt's da, als wäre nichts gewesen. Ja, vielleicht ist ja weiter nichts gewesen. Na ja, aber vielleicht hätte ich da drauf treten können. Das wäre mir gerade noch abgegangen. Na, ist das ein Tag. Ja, aber jetzt geben Sie doch zu, dass Sie jetzt kein Pech gehabt haben, sondern... Da! Die Mili! Mein Gott, jetzt wird Mili inzwischen überklappert sein. Das kann man gerade noch. Ach, was wird es denn jetzt wieder haben? Okay. Nein, Mili ist nicht überklappert, Herr Eder. Ich muss vorher noch abgedreht haben, bevor ich Broschen gesucht habe. Nichts ist passiert. Na, Schanks, es geht ja alles wieder gut aus. Jetzt geben's doch bitte zu, dass Ihr ganzer Aberglauben Unsinn ist. Die Broschen haben's wieder, die Milch ist nicht übergelaufen. Die Schokolade? Die Schokolade? Na, die haben's nicht gegessen. Aber Sie dürfen natürlich welche essen. Lauter gute Sachen. Aber Herr Eder, dass Sie von solchen übernatürlichen Sachen so gar nichts verstehen. Natürlich habe ich heute ein Pech. Wo ich hinlang? Das weist alles drauf hin. Aber es ist halt das Pech ein bisschen aufgehalten, weil ich das Hufeisen... Ah! Was? Mei, die Schöne war's nicht runtergefallen. Und Hisa. Ja. Mei, oh mei, oh mei, mei. Sagen Sie es doch, Herr Eder. Was sagen Sie jetzt da dazu? Da kann doch bloß... Ein Kobold dran schuld sein, der sich über ihren Aberglauben ärgert und vor Wut darüber, dass sie so unbelehrbar sind, hat er jetzt die Vasen runtergeschmissen. Na, Herr Eder, an solchen Unsinn glaub nicht einmal ich. Da glaube ich schon viel mehr, dass Scherben Glück bedeuten. Jetzt hören Sie aber auf, sonst nimmt das Spiel nie ein Ende. Einmal Glück, einmal Unglück, da wird man ganz narrisch. Ja, ich ersetze Ihnen ja selbstverständlich. Aber wo, das braucht es doch nicht. Doch, doch, doch, das braucht. Wenn man nämlich Scherben macht, dann muss man es ersetzen. Sonst hat man 7 Jahre lang... Was war jetzt das? Das war der Aberglauben, der vor Wut über sie an Decken gesprungen ist. Daraufhin war die Frau Rettinger mindestens 5 Minuten lang beleidigt. Sie ist in die Küche gegangen und hat schweigend das Essen für den Meister Eder gekocht. Und es ist nicht einmal angebrannt. Aber daran waren weder die Scherben noch das Hufeisen schuld, sondern einzig und allein die Tatsache, dass die Frau Rettinger endlich richtig aufgepasst hat. Der Pumuckl aber hat's aufgegeben, die Frau Rettinger zu heilen. Er hat es vorgezogen, sich auf den Aberglauben auf seine Art einen Vers zu machen. La, la, la, la, gesungenes Gedicht. Wenn Katzen Scherben machen, dann macht das Unglück Glückes Sachen. Wird darauf schnell von Fisch geträumt, ist Glück vom Pech gleich weggeräumt. Doch hat der Wassermann nen Hals, dann spürt er diesen Hals alsbald. Es schwärzt zwar nicht der große Zeh, ja doch der Hals, der tut ihm weh. La, la, la. Der Meister Eder hat trotz aller Aufregungen bald wieder aufstehen können. Gesundheit hängt Gottlob kein bisschen von Hufeisen und Scherben ab. Altes Koboldsgesetz. Hui!